Ein Junge wird Kaiser. Viele Menschen im Römischen Reich freuten sich, dass Kaiser Caracalla sie zu Römern gemacht hatte. Aber ein Mann war nicht gut, auf Caracalla zu sprechen. Er hieß Macrinus und war Kommandant von Caracallas Leibwache. Macrinus wollte nämlich selbst gerne Kaiser werden, vermuteten einige damalige Historiker. Warum, dachte sich Macrinus, soll ich mich damit begnügen, als Caracallas Bodyguard ein paar lumpige Goldmünzen zu verdienen, wenn ich ihn genauso gut umbringen und selbst Kaiser werden kann? Dann hätte ich das Gold des gesamten Reiches für mich. Als Caracalla eines Tages auf Reisen war und seine Unterhose herunterzog, um sich hinter einem Busch zu erleichtern, schickte Macrinus jemanden los, der sich auf ihn stürzte und ihn tötete. Als Macrinus dann Kaiser wurde, bekam er tatsächlich das Gold des ganzen Reiches, aber auch jede Menge Sorgen. Er wusste, dass es viele Leute gab, die ihn loswerden und selbst Kaiser sein wollten. Er lebte in ständiger Panik, dass irgendein General oder Leibwächter ihn ermorden könnte, zum Beispiel, wenn er auf der Toilette war. Und er wusste nicht, ob es ihn schützen oder noch mehr gefährden würde, wenn er zusätzliche Leibwächter einstellte. »Ich kann so viele Leibwächter bezahlen, wie ich will«, dachte er, »aber wer beschützt mich dann vor all den Leibwächtern?« Es muss eine große Überraschung für Macrinus gewesen sein, dass er den Thron schließlich nicht an einen General oder einen Leibwächter verlor, sondern an einen 14-jährigen Jungen. Dieser Junge hieß Varius und lebte in der kleinen Stadt Emesa in Phönizien. Das war die Gegend, aus der auch die ersten Siedlerinnen und Siedler Karthagos stammten. Aber nicht nur Macrinus dürfte überrascht gewesen sein, sondern alle, die davon erfuhren. »Weißt du schon das Neueste?« rief Cassia. »Was denn jetzt schon wieder?« seufzte Herodias. »Wir haben einen neuen Kaiser, einen 14-jährigen Jungen namens Varius aus Phönizien.« »Wie bitte? Schon wieder ein neuer? Wieso denn das? Ich dachte, Macrinus wäre Kaiser. Es ist doch nicht einmal ein Jahr her, dass er Caracalla getötet hat. Und jetzt sitzt ein 14-Jähriger auf dem Thron? Das soll wohl ein Witz sein.« »Dieser Varius«, erklärte Cassia, »hat das Gerücht gestreut, dass er Caracallas verlorener Sohn ist und dass er deshalb Kaiser sein sollte, nicht Macrinus. Aber nach dem, was man sich so erzählt, hat nicht Varius diese Geschichte erfunden, sondern seine Großmutter Julia Mäsa. Sie wollte wohl unbedingt einen kaiserlichen Enkel haben.« »Ist Varius denn wirklich Caracallas Sohn?« fragte Herodias. »Woher soll ich das wissen?« antwortete Cassia. »Viele Leute scheinen es jedenfalls zu glauben.« »Ha, möglich wäre es«, grübelte Herodias. »Letzte Woche habe ich ein Theaterstück von Terenz gesehen, über einen armen Jungen, der plötzlich entdeckt hat, dass sein Vater ein ganz hohes Tier ist. Wenn es sowas auf der Bühne gibt, warum dann nicht auch im richtigen Leben?« »Wie auch immer«, fuhr Cassia fort. »Als Macrinus davon erfuhr, schickte er seine Soldaten, um Julia Mäsa und Varius zu töten. Das Problem war nur, dass viele seiner Soldaten die Geschichte des Jungen glaubten.« »Vielleicht waren sie Theaterfans und hatten eine Schwäche für Stücke über verlorene Kinder, die ihre wahren Eltern wiederfinden«, sagte Herodias. »Kann sein«, stimmte Cassia zu. »Jedenfalls gab es eine große Schlacht. Die Soldaten, die auf Varius' Seite waren, haben die Soldaten besiegt, die Macrinus unterstützten. Und dann haben sie Macrinus getötet und Varius zum neuen Kaiser gemacht.« »Und du sagst, dieser Varius ist Phönizier?« »Er kommt wohl aus der Gegend«, erklärte Cassia. »Doch ein Teil seiner Familie soll arabisch sein. Aber ist das wichtig? Die Araber sind doch jetzt auch Römer.« »Bei Jupiter und Mars«, rief Herodias, »wie schnell sich doch alles wandelt!«